Kurz noch ein technisches Detail, das bestimmt auch Ihre Bewunderung finden wird. Hallo, vierter Advent heute und im Studio sind, na die Herrschaften, Etui Records. Yeah. Ja, hallo. Hallo. Ja, hallo. Hallo, Freunde. Einen wunderschönen vierten Advent. Ja, und ich bitte euch, direkt ans Mikrofon ranzugehen, damit die Hörer euch auch hören. Wen haben wir denn heute hier? Stellt euch doch mal bitte ganz kurz vor. Also, ich bin Electronic. Dann hätten wir da noch die Kollegen von Etui Records. Ja, den Insect O und? Und den rauschstimmigen Sören Machiste. Wunderbar. Heute eine Stunde Etui Spezial, wie es angekündigt war, mit Etui-Platten nehme ich an, Etui Galaxy. Die erste halbe Stunde Insect O in the genau, Mix. Genau, wir hören die erste halbe Stunde so meine persönlichen Gänsehaut-Tracks des Jahres 2009. Sehr schön. Bei der Kälte geht ja auch nicht anders. Genau, also ich denke auch ein bisschen Frühlingsgefühl mit drin, dann zum Ende hin gerade, aber ich denke irgendwie, dass auch gut zum Kaminschütteln gedacht ist. Ja, da hoffe ich doch mal, dass der Kamin schon brennt. Bei uns ist zumindest mollig warm hier hinne und Kaffee und Kuchen auch dabei. Wir werden hier richtig loslegen. Ja, Alec, danach von dir die Highlights des Jahres, die neuesten, ein paar Neuigkeiten und ein paar ungehörte Dinge vielleicht. Sehr schön, da freuen wir uns drauf. Ja, ihr hört Color Radio, die Sandy E Show, und ich übergebe jetzt den Olli, die Plattenspieler, und ab geht's. We'll be right back.

Caminhando e cantando e seguindo a canção pelos campos a fome em grandes plantações pelas ruas marchando indecisos cordões ainda fazem da flor seu mais forte refrão e acreditam nas flores vencendo o canhão. Oh, So, Insekt, ich danke dir erstmal für die halbe Stunde Mix. Und bitte, was bitte. Wir jetzt hören, das stellst du bitte ganz kurz vor. Ja, was wir jetzt gerade hören, ist die aktuelle EP vom Electronic. Das Stück nennt sich Carter Act 4. Ja, genau, aktuell draußen, im September erschienen. Läuft auf den Dancefloors dieser Welt hoch und runter. Und trägt die Katalognummer Etui 14. 14, also ihr habt ja schon ein stolzes Programm da zu bieten. Wie lange gibt es eigentlich Etui? Also ja, das ist so eine gute Frage. Also ursprünglich gegründet wurde Etui 1998 am Ende von der Flugzeugwerft. Sind damals nicht so viele Platten erschienen, drei Stück so bis 2000. Dann gab es erstmal eine Kreativpause, wie auch immer. Dann 2006 habe ich den Stefan hier, unseren Straßenmusikanten aus Peru, kennengelernt. Yeah. Und ja, wir haben dann wieder angefangen zusammen Musik zu machen, haben uns gesagt, irgendwie jetzt müssen wir auf Platte machen und haben damit dann eigentlich Etui zusammen quasi wiederbelebt. Ja, und so wie ich es jetzt verstanden habe oder wahrgenommen habe, gibt es auch noch eine digitale Only, ja, nur digitale genau, Version, genau. Etui Galaxy, und davon werden wir auch noch was hören in der nächsten halben Stunde. Genau, wir hören dann als Anschluss. Du kannst gerne als Anschluss machen, ja, oder? Vom Harada, das ist ein Produzent, der lebt irgendwo zwischen Köln und Düsseldorf in so einem kleinen Nest. Hat schon auf relativ vielen bekannten Labels veröffentlicht, so Trapez, Mikrofon, Bluefin zum Beispiel. Ja, mit dem stand wir schon seit einer ganzen Weile in so einem regen Kontakt, weil er immer irgendwie sehr begeistert war von unserem Sound, den wir so veröffentlichen, speziell vom Alex Carbo. Und da hat sich irgendwie eine ganz coole, ich sag jetzt mal, Musikerfreundschaft so entwickelt halt. Wir tun uns halt immer Tracks hin und her schicken. Ja, und dann hat er uns halt irgendwie seine Tracks, die wir jetzt veröffentlicht haben, geschickt. Da dachte man, ja, mach mal, und ging los. Und wie viele Künstler seid ihr momentan bei Etui? Schwierige das Frage. Das ist eine gute Frage. Also kommen wir immer drauf an, wie, also fester Künstler neben Stefan und mir ist halt der Electronic, mit dem wir jetzt halt die zweite Platte gemacht haben. Alex Carbo, mit dem haben wir schon relativ viel gemacht. Eigentlich ist das immer nur der Insekt O unter anderen Namen. Genau, aber das wollen wir uns jetzt an dieser Stelle nicht verraten. Zu spät. Also ich habe halt so verschiedene Persönlichkeiten, nennt man Persönlichkeitsspaltung. Gibt sicherlich auch einen Fachbegriff dafür. Genau. Gut. Nee, und dann halt verschiedene Künstler noch, mit denen wir so mal zusammengearbeitet haben. Martin Heiß zum Beispiel, das Radebeul. Eher so deeper Sound, Deep House. Der Mentalic. Ja. End of Tape. Genau, End of Tape. Raumakustik aus Radeberg. Fein. Ich würde sagen, wir hören einfach noch ein wenig in Alex Scheibe rein und dann geht's einfach weiter zu Etui Galaxy. Und Alex hat auch noch ein paar aktuellere, heißere Scheiben dabei, die wir dann danach hören. Also viel Spaß da draußen. Heiser? Strada mit Animal Kitchen von der Spiel Galaxy EP Nummer 8 namens Safari EP. Harada EP auf Galaxy, Tui Galaxy. Genau, wunderschön. Und Alec, mit uns zweien, mit dir geht's jetzt weiter. Uns zweien geht es weiter hier. Wir hören jetzt von mir das. Hör mal auf, rumzuklappern. Wir hören den Remix von mir. Und zwar von einem Release, das auf Nervous Records New York rausgekommen ist. Der Künstler, der da released, heißt Armin Prade. Und der Track heißt A Night in Maracolombo, wo auch immer das sein soll. Und ich habe einen Remix gemacht. Den hören wir jetzt. Viel Spaß. So, das war wie gesagt von mir Armin Prate, A Night in Maracolombo im Electronic Remix auf Nervous Records New York bei Beatport und Co. zu erhalten. Jetzt meine neue Veröffentlichung, die am Montag rauskommt. Und zwar neues Label namens Come to Music, gepresst in rotem Vinyl. Und zwar Electronic und Alberto Pascal, das ist ein Spanier, cooler Typ. Ja, der Track heißt Juhu und die Platte auch. Kommt morgen raus, Montag. Und alle so Juhu! Ja, ab geht's! Gleich mal direkt, wo man die schicken Sachen, die wir jetzt gehört haben, im Internet finden kann, wo man es kaufen kann, beziehungsweise habe ich gehört, es gibt auch noch speziell für Cataract ein Video. Ja, für Cataract 4 gibt es ein Video auf YouTube und so, auch bei MySpace und so weiter, Facebook, überall ist es da. Brandneues Video für Cataract 4. So, Etui Records finden wir im Internet unter www.etui-records.de und natürlich auch bei MySpace und Co. Facebook, überall sind wir vertreten. Ja. Und bei Soundcloud. Und bei Soundcloud. Und meine persönliche, wenn ich das noch mit anbringen darf, meine persönliche Website ist www.alektropolis.de. Genau, die kennen wir ja noch. Wir hatten dich ja auch schon mal hier, Alec, und da haben wir ausführlich drüber gesprochen. Ja, im Internet überall, Soundcloud eben auch. Und was ich mir heute angehört habe, was ich auch empfehlen möchte, ist der Sachi-Remix von den älteren Etui-Tracks auf Soundcloud. Verfügbar, erhältlich, wie auch immer. Die Sandy E-Show, ich bringe es hier noch mit zur Sprache, auch im Internet zu finden, auf myspace.com/Sandy E-Show, beziehungsweise bei Soundcloud sind wir auch, soundcloud.com/Colair, da habt ihr die ganzen Radioshows und dort findet ihr alles. Gut, die aktuelle heiße Scheibe von dir, Alec, neigt sich dem Ende. Und von dem hören wir jetzt noch den zweiten Track, und zwar Godfeller, den kannst du mal schnell rumspudeln. Ich spudel. Der heißt Godfeller, ist auf A2 zu finden, ist total cheesy und für mich eigentlich sehr ungewöhnlich. Warum das? Ach, wird man hören. Okay, dann hören wir jetzt rein und Sommer. Danach, Insekt, noch was von dir. Mikrofon ist jetzt nicht an, das machen wir dann und wir hören jetzt rein in Alex. Er hat jetzt einfach mal die Klappe zu. Tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum t Jetzt ist das Mikrofon für dich an. Du darfst. Ja, sehr schön, sehr schön. Achso, ich soll was sagen. Ja. Zum Abschluss hören wir jetzt hier Martin Hayes, das Stück Blossom and Colors. Unser Straßenmusikant Stefan dazu spielt hier wieder live an der Klampe. Ja, ich dachte, er macht doch den Abschluss mit einem selbst präsentierten Track an der Klampe. Ja. Kurzer Live-Hack hier, komm. Das Kaminfeeling. Ein bisschen, Stefan. Heute wieder nicht. Morgen wieder. Morgen wieder. Morgen im Studio geht's wieder los. Genau, das stimmt. Ihr seid morgen nochmal on air. Genau, richtig. Ab 18 Uhr bis 20 Uhr bei Café Smart auf www.schautet.fm im MTH Elektro. Genau, 18 Uhr geht's los mit dem E1 Live Webradio und Web TV aus dem Straße E-Café. Ja, schaltet ein. Kommt vorbei, wie auch immer. Zum Thema Webradio. Die Sendung von heute gibt es auch auf soundcloud.com. Ich denke, morgen gehen wir so rein für diejenigen, denen es gefallen hat, die es nochmal hören wollen oder die es verpasst haben. Soundcloud.com/Colère und dort wird sie dann ganz oben stehen, die Advi-Weihnachtssendung. Ich bedanke mich an dieser Stelle, bedanke mich bei allen hier im Studio für die nette Stunde, den 4. Advent. Und ja, danke, danke, danke. Wollen wir zum Abschluss noch jemanden grüßen? Stefan, wen willst du grüßen? Weihnachtsmann? Nee, danke Rick. Tschüss. Ja, bitte Rick. Also, ich grüße noch alle Weihnachtssternchen da draußen an den Kaminen. An den Kaminen. Okay. Finn, du? Naja. Ja. Tschüss. Okay, wir wünschen euch frohe Weihnachten, guten Rutsch. Ja, das auf jeden Fall. Für dieses Jahr ist an die Eve zu Ende. Die letzte im Januar dann mit der Ultimate Sound Crew. Und es gibt sicherlich noch ein paar heiße andere Acts 2010. Ja, die Zeit ist so gut wie rum. Wie gesagt, bedankt habe ich mich schon. War eine schöne Sendung, ja. Applaus, Applaus. Und damit steigen wir hier aus. Coloradio an die Eve Show für 2009 war es das. 2010 wieder. Vielen Dank fürs Zuhören und votet, schreibt uns, wie auch immer, im Internet. Ihr habt alle Adressen bekommen. Danke. Buschknall, peng!